Saranghae, Mitglied des Präsidiums des Politbüros und stellvertretender Vorsitzender des ZK der Partei der Arbeit Koreas und stellvertretender Vorsitzender des Komitees für Staatsangelegenheiten der DEVRK, besichtigte die Ausstellung der Selbsthilfe-Errungenschaften des Jugendbaubrigaden. Beim Rundgang durch die Halle spornte er die jungen Bauarbeiter an, die auf den Bauplätzen mit dem hoch erhobenen Banner des obersten Prinzips der selbstständigen Entwicklung das Wunder des Malima-Zeitalters schaffen, und unterstrich, dass sich die Jugendlichen für Produktion mit einheimischen Mitteln aktiv einsetzen sollen.